Schauspieler Matthias Schweighöfer hat heute bei der Premiere seines Regiedebüts What a Man in Berlin um Feedback gebeten. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, wollte der 30-Jährige am Abend vom Publikum wissen. Ich weiß nicht, ob Casey Affleck, der auch sein Regiedebüt gegeben hat, auf diese Idee gekommen wäre. Ich glaube, der hat so viel Selbstbewusstsein, der möchte es gar nicht vom Publikum wissen. Sein Debüt I'm Still Here kam heute oder kommt morgen in die deutschen Kinos. Ein Schauspieler filmt einen anderen Schauspieler, der keiner mehr sein will, sondern Rapper werden will. Anke Lewicke, ein bisschen verquer und irgendwie ist es ein Dokumentarfilm oder tut es nur so? Ja, es ist ein inszenierter Dokumentarfilm. Man sagt ja heutzutage immer Mockumentary. Und der Film hatte ja letztes Jahr in Venedig seine Weltpremiere. Und damals gingen ja wirklich die Gerüchte rum, dass Joaquin Phoenix eben nicht mehr Schauspieler sein will, trotz seines Ruhmes, als er ja mit Johnny Cash für die Darstellung den Oscar gewonnen hat. Hat er immer gesagt, in Talkshows, die dann auch im Film zu sehen sind, ach, bei der Schauspielerei kann ich mich doch nicht selbst verwirklichen. Da muss ich immer in andere Rollen schlüpfen. Deshalb werde ich lieber Hip-Hopper, da kann ich mich selbst ausdrücken. Und dann sehen wir eben in diesem Film seine Versuche, Hip-Hopper zu werden. Und ich finde es eigentlich ganz wunderbar, wie sich da ein Schauspieler zum Affen macht. Also er wird immer dicker und die Haare werden immer zotteliger und diese Hip-Hop-Mützen stehen ihm überhaupt nicht. Und wenn er dann mal Konzerte gibt oder zu Plattenaufnahmen geht, das ist einfach eine unheimliche Katastrophe. Das schaut man sich gerne an und gleichzeitig ist das auch so eine Studie in Method Acting, weil der sich da ja wirklich mit Haut und Haaren reinbegibt. Also er hat das ja über anderthalb Jahre wirklich durchgezogen und ist eben immer dicker geworden und unansehnlicher und hat damit ja auch viel Aufsehen erregt. Seine ganzen Hollywood-Kollegen haben dann sich ja auch vor Schadenfreude schon die Hände gerieben. Er wurde parodiert und sonst was. Also da merkt man einfach, wie auch Hollywood einfach doch sich freut, wenn ein Star fällt. Und das wurde durch den Film alles ganz schön. Aber einerseits ist es irgendwie eine Dokumentation dann schon, weil es hat er ja realiter gemacht. Und dann aber doch vermutlich ein Fake, denn ist er Rapper geworden? Nein, er ist nicht Rapper geworden. Mittlerweile weiß man, dass er wieder vor der Kamera steht, dass das Ganze wieder wirklich abgemagert. Eine groß angelegte Fake-Kampagne war. Aber das Spannende ist trotzdem, dass dieser Film ja so hin und her switcht zwischen Realität und Fiktion und dabei doch eine ganz eigene Wirklichkeit entwickelt. Weil natürlich wussten viele Leute das nicht. Wenn er da zu Plattenaufnahmen geht, dann wissen die Produzenten das nicht. Und dann stehen die da und haben diesen großen Star vor sich und müssen natürlich einfach ihm auch so sagen, das wird vielleicht doch nichts mit deiner Karriere. Also auf dieser Ebene funktioniert der Film ganz gut, aber er ist einfach auch so ein Blick hinter die ganze Glamour-Maschine. Also man bekommt auch die Einsamkeit von so einem Star mit, wie abhängig die von ihren Agenten sind und sonst was, auch diese Langeweile, dass er überhaupt nicht weiß, wie er sich selbst so beschäftigen muss. Und am Ende geht er dann einfach in so einen Fluss rein und irgendwann sieht man ihn gar nicht mehr. Und das ist dann doch auch ein bewegender Moment. Aber irgendwann taucht er oder ist er schon wieder aufgetaucht und man wird ja dann auch leicht Alkoholiker. Es gibt die anonymen Alkoholiker, aber es gibt auch zumindest in Frankreich die anonymen Romantiker. Ein Film von Jean-Pierre Amery. Ist der anonym oder romantisch? Der ist romantisch und völlig unüblich für einen französischen Film. Normalerweise kennt man doch, französische Filme sind immer Liebesdiskursfilme. Da wird über die Gefühlswelt reflektiert. Und dieser Film, man kann es sagen, will einfach eine Schnulze sein. Und das ist er auch. Er will eins zu eins von unseren Gefühlen erzählen. Und wir lernen zwei ganz einsame, schüchterne Seelen kennen, die rot werden, sobald sie sich nur anschauen. Und es ist eine Frau, eine junge Frau. Sie geht wirklich zu einer Truppe anonym Romantiker, wo sie ganz viele andere einsame Seelen trifft. Und dann lernt sie eines Tages, als sie einen Job sucht, jemanden kennen, der leitet eine Pralinenmanufaktur. Und sie kann eigentlich wunderbare Pralinen machen und die beiden verlieben sich dann ineinander. Und das ist ganz schön inszeniert mit so einem Augenzwinkern, wie diese beiden schüchternen Menschen sich so annähern. Als Zuschauer sieht man so alle verschiedene Rotschattierungen. Und natürlich werden auch immer Pralinen zwischendurch gemacht. So. Und wie die beiden mit einer Zärtlichkeit Pralinen machen, so zärtlich beobachtet sie aber auch dieser irgendwann Film. Wird dann bei vielen Pralinen dann doch auch ein bisschen schlecht, oder? Naja, der Film will eben nichts anderes sein. Und man könnte auch sagen, er ist eine romantische Komödie. Und das ist ja ein Genre, das wir gut aus den Staaten kennen. Aber trotzdem hat dieser Film eine völlig andere Haltung. Wir müssen ja nur an die Bridget Jones Filme mit Renée Zellweger denken. Der Film macht sich ja doch immer lustig über diese Frau. Die Frau wird in unangenehme Situationen gebracht und hier ist das so anders. Der Film ist die ganze Zeit mit seinen beiden, fühlt mit denen und das ist so ganz schön, wenn sie das erste Mal essen gehen, dann ist Schweigen, dann fangen sie beide an zu reden, dann wollen sie sich nicht unterbrechen, dann hören sie wieder auf zu reden. Ach, der Film fühlt mit und damit alle Zuschauer und Anke Lewicke auch. I'm Still hier von Casey Affleck und die anonymen Romantiker von Jean-Pierre Amery. Zwei Filme, die diese Woche in die deutschen Kinos kommen, vorgestellt von Anke Lewicke. Und wir bleiben noch ein wenig beim Film, beziehungsweise bei einem der Orte, an dem sie entstehen oder entstanden sind. Was Hollywood für die USA und Babelsberg für Deutschland, das ist die Cinecittà für Italien. Daniela Stahl über Roms Filmstadt im digitalen Zeitalter. Aber sie beginnt mit einem Rückblick. Sie.